kaum ein Jugendzimmer seit den 60ern, in dem sein Konterfei nicht hing. Das von Che, Ernesto Che Guevara, der argentinisch-kubanische Revolutionsführer, der die Revolution auch in andere Länder exportieren wollte und diesen erfolglosen Versuch mit dem Leben bezahlte. Jetzt hat Steven Soderbergh einen abendfüllenden Kinofilm über diese Legende gemacht. Che Revolution heißt er und er gehört zu den Kinoempfehlungen unseres Kritikers Jörg Taschmann, der jetzt ins Studio gekommen ist. Schönen guten Tag. Hallo. Man muss vielleicht dazu sagen, dass dieser Film ursprünglich 4 Stunden lang ist, dass er aber in 2 Teilen gezeigt wird. Was wir also jetzt sehen, ist der erste Teil Revolution, wie Sie schon richtig gesagt haben, wird der zweite Teil Guerilla, der dann die Epoche in Bolivien behandelt, erst in 3 Wochen bei uns in die Kinos kommt. Also man kann 2-mal ins Kino gehen. Ja. Soderbergh, der ja zu den kreativsten Filmemachern gehört, der nimmt sich also nun diesen Revolutionshelden vor. Was haben Sie erwartet bei dem, was Sie von ihm kennen? Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich was erwartet habe, weil ich versuche, wenn so weit wie möglich ohne eine Erwartungshaltung ins Kino zu gehen. Ich gebe aber zu, dass Soderbergh zu meinen Lieblingsregisseuren gehört, dass ich also da immer mit einem positiven Grundgefühl reingehe, weil ich finde, er gehört zu den vielseitigsten amerikanischen Filmemachern und ist einer der ganz wenigen, der es auch verstanden hat, auch mit den Mitteln Hollywoods streckenweise richtig kleine Sabotagefilme zu drehen, also Hollywood auch zu benutzen für seine eigenen Ziele. Angefangen hat er, wie gesagt, mit Sex, Video und Lügen, damit hat er damals die Goldene Palme in Cannes gewonnen. Dann hat er ein paar Filme gedreht, hat er so kleine, sperrige Werke gedreht, dass man ihn abgeschrieben hatte und hat dann eben ein fulminantes Comeback gefeiert. Unter anderem auch diese Ocean 11, 12, 13 Trilogie gedreht mit George Clooney und Brad Pitt. Aber ist dann auch immer wieder in der Lage, sowas wie Che zu machen, was vollkommen unerwartet ist für Hollywood, weil man muss sich mal vor Augen halten, der Film ist auf Spanisch. Der ist komplett auf Spanisch gedreht. Da ist nichts synchronisiert. Der ist in Amerika mit Untertiteln in den Kinos gelaufen. Sowas kann in Hollywood sich eigentlich auch nur Steven Soderbergh leisten. Und das ist eben etwas, was man hier in Deutschland wahrscheinlich nicht mitkommt, wo der Film hauptsächlich dann wahrscheinlich in Deutsch synchronisiert in die Kinos kommt. Und das ist auch etwas, was ich total vermisst habe in den Kritiken des Feuilletons, dass das gar nicht honoriert wird, dass da ein Amerikaner versucht, so nah wie möglich am Stoff zu bleiben. Mhm. Nun ist ja das Thema Che Guevara provoziert ja eigentlich immer sofort Pro und Contra. Und das ist immer eine ideologische Frage. Wie geht man mit diesem Revolutionär um? Weil da immer gleich Kuba, die Frage nach Kuba im Hintergrund steht. Was macht denn nun Soderbergh aus dem Leben dieser Legende? Der hält sich da relativ geschickt raus, indem er einfach nur zeigt, indem er einfach nur versucht, diesen Werdegang zu schildern, indem er nicht versucht, diese Revolution von heute aus zu werten, sondern er versucht praktisch fast dokumentarisch zu arbeiten. Wir sehen, wie Fidel Castro und seine Kämpfer in Kuba ankommen, wie sie erstmal total isoliert sind, wie sie langsam innerhalb der Bevölkerung auch an Unterstützung gewinnen und wie das aus so einer kleinen Guerillatruppe wirklich eine schlagkräftige Armee wird, die dann auch wirklich in der Lage ist, die Batista-Truppen zu schlagen. So hat Steven Soderbergh diesen Film inszeniert. Man kann ihm natürlich vorwerfen, dass da ein bisschen Haltung fehlt, dass er es sich ein bisschen leicht macht. Andererseits ist er einfach auch nur konsequent. Er zeigt einfach nur das, was damals passiert ist, versucht es nicht aus der heutigen Zeit in irgendeiner Weise ideologisch zu bewerten und überlässt es sozusagen dem Zuschauer, weil er einfach auch davon ausgeht, der Zuschauer ist intelligent genug, um sich seine eigene Meinung zu bilden. Nun braucht man ja, um so eine Legende abzubilden, auch einen Mann, der sie entsprechend verkörpert. Das macht Benicio del Toro, der ist aus Puerto Rico. Wie macht das? Es ist wirklich beeindruckend, wie er das spielt. Also er hat diesen Film auch co-produziert. Das ist auch ein Herzensprojekt von ihm gewesen. Er ist ja, obwohl er aus Puerto Rico stammt, ist Spanisch nicht unbedingt seine Muttersprache, sondern eben wirklich auch amerikanisches Englisch. Und er musste in Traffic für Soderbergh damals Spanisch wirklich nochmal neu richtig lernen. Aber er hat sich da voll reingeklemmt in diese Rolle, hat in Cannes auch zu Recht, wie ich finde, im vorigen Jahr den Darstellerpreis bekommen, ist bei den Oscars total übergangen worden, was glaube ich, nur ideologische Gründe hat.